So, wir versetzen uns jetzt zurück in West-Berliner Zeiten und spielen ein Stück nach dem anderen, das ineinander übergeht, so ungefähr rückwirkend bis 1983. Einschließlich natürlich der ganzen Art und Weise, wie wir auf der Bühne gespielt haben und improvisiert haben und so weiter. Das ist, wie soll man das nennen? Spielen wir uns selber. Das erste Stück basiert auf einer Aufnahme, die wir 1983 von meinem Herzschlag gemacht haben. Wir haben in einem Spezialgeschäft für medizinische Instrumente so eine Art elektronisches Stethoskop gekauft, um meinen Herzschlag perfekt aufnehmen zu können. Und da der damals relativ schnell war, ist das Stück eher Abtempo. Und von da an jetzt... Ich lebe ja noch. Neun Arme. Im Tageslicht.